Der Kreuzstein von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kreuzstein. Es steht ein Stein am Wege, ein alter, grauer Stein. Es grub in ihn der Steinmetz Kreuz und Beil hinein. Als Untats Angedenken er dort am Wege steht, so meldet die Bauernkunde, die von dem Steine geht. Keiner wurde vergessen, jedem ward sein Teil. Ein Kreuz bekam der eine, der andere das Beil. Ende von Der Kreuzstein.